Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke heute Abend. For all you've done for us. Für alles, was du getan hast für uns. Just grasp. Wenn wir das nur irgendwie begreifen könnten. 0.1% tonight. Einfach nur 0.1% von dem. Just a fraction of what you've done. Nur ein Bruchteil dessen, was du getan hast. We would never be the same. Dann sind wir nicht mehr die gleichen. Open our eyes, our minds. Öffne unsere Augen, einfach unseren Verstand, to comprehend tonight. Auf dass wir es einfach begreifen und erfassen. A little bit more. Einfach ein bisschen weiter, ein bisschen mehr. In Jesus' name we pray. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Okay, tonight we're going to continue in the series on the glory of God. Heute Abend werden wir weitermachen in unserer Serie über die Herrlichkeit Gottes. We mentioned last week how the glory of God descended upon the temple. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie die Herrlichkeit Gottes auf den Tempel niederfiel und dann den Tempel erfüllte. And then in the New Testament we are called the temple of the Holy Spirit. Und jetzt im Neuen Testament werden wir als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. As individuals and as a church. Als einzelne Personen, aber auch als gesamte Gemeinde. And the glory of God wants to fill the temple. Und die Herrlichkeit Gottes möchte den Tempel erfüllen. And that glory, und diese Herrlichkeit, can be described or is described in Galatians chapter 5. Wird beschrieben in Galater Kapitel 5. Verses 22 and 23. Verse 22 bis 23. It's called the fruit of the Spirit. Dort wird das die Frucht des Geistes genannt. Manifestation of the Spirit. Es ist diese Manifestation des Geistes. And when the Spirit manifests itself, there's freedom. Und wenn der Heilige Geist sich manifestiert, dann ist da Freiheit. There's freedom from hatred. Freiheit von Hass. Freedom from bitterness. Freiheit von Bitterkeit. There's freedom from all kinds of things. Freiheit von alle Arten von Dingen. From anxiety. Angst. From reaction. Reaktion. And today I want to look at the book of Romans. Und heute wollen wir uns den Römerbrief anschauen. Last week we were talking about love, joy and peace. Letzte Woche haben wir gesprochen über Liebe, Freude und Frieden. These first three manifestations. Diese ersten drei Manifestationen des These Geistes. Are things that the Holy Spirit produces. Das sind Dinge, die der Heilige Geist einfach produziert. It's a love that's beyond knowledge. Eine Liebe, die über jeden Verstand geht. It's a joy that Peter said was unspeakable. Eine Freude, von der Petrus sagt, dass sie unaussprechlich war. And it's a peace that Paul said was beyond anything I could understand. Und ein Friede, von dem Paulus sagt, dass er über alles hinausgeht, was er nur begreifen kann. That would protect my mind and my heart. Der seinen Verstand und sein Herzen bewahrt. I want you to look at an interesting verse in Romans 14:17. Schaut mal, das ist ein ganz interessanter Vers in Römer Kapitel 14, Vers 17. It says this. Und da heißt es: For the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Denn im Reich Gottes ist, dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden mit der Freude im Heiligen Geist. Now hopefully by the end of this message that verse will be the most explosive verse in your heart. Und hoffentlich am Ende dieser Botschaft wird genau dieser Vers einfach der explosivste Vers in deinem Herzen sein. I want you to look at that word righteousness. Ich möchte, dass ihr da schaut auf diesen Begriff, auf das Wort Gerechtigkeit. That word righteousness is what blew away Martin Luther. Denn dieses Wort Gerechtigkeit war es, was einfach Martin Luther förmlich den Verstand raubt. The righteousness of God is revealed. Die Gerechtigkeit Gottes wird geoffenbart. From faith to faith. Von Glauben zu Glauben. In Romans 1:17. Römer Kapitel 1 Vers 17. And when Martin Luther was studying that, und als Martin Luther dies studierte, God opened his heart, öffnete Gott sein Herz, opened his mind, seine Gedanken, seinen Sinn. And the Reformation was born. Und damit begann die Reformation. Because God is revealing his righteousness. Denn Gott offenbart seine Gerechtigkeit. It's his righteousness. Es ist seine Gerechtigkeit. And this is where the glory comes from. Und daher stammt diese Herrlichkeit, that we have the righteousness of God. Dass wir ja die Gerechtigkeit Gottes haben. Now when we talk about righteousness, what do we mean? Wenn wir da über Gerechtigkeit sprechen, was meinen wir damit? Let's give it a definition. Geben wir dazu eine Definition. It can be the execution of God's will. Es kann die Ausführung von Gottes Willen sein. A definition that I like is this. Eine Definition, die ich mag, ist folgendes. It is that God governs all things with absolute perfection. Dass Gott alle Dinge beherrscht mit absoluter Vollkommenheit. He governs everything with absolute perfection. Er regiert in allen Dingen mit absoluter Vollkommenheit. Now, if we want to become part of his kingdom, und wenn wir einfach Teil seines Reiches werden wollen, as imperfection, als Unvollkommenheit, die wir sind, then God has a problem. Dann hat Gott ein Problem. How can God bring us who are so imperfect into his perfect kingdom? Wie kann Gott uns, die wir so unvollkommen sind, in sein vollkommenes Reich bringen? And still remain perfect. Und gleichzeitig noch vollkommen bleiben. Holy. Heilig. Psalm 97 verse 2. Psalm 97 Vers 2. That God's throne is established in righteousness and justice. Gottes Thron ist errichtet in Gerechtigkeit und Recht. His ability to govern all things with absolute perfection. Seine Fähigkeit, alle Dinge zu beherrschen mit absoluter Vollkommenheit. And his ability to judge all things with absolute accuracy. Und seine Fähigkeit, alle Dinge zu richten mit absoluter Genauigkeit. Absolute accuracy. Absolut exakt. When God judges something, wenn Gott etwas richtet, he makes no mistakes. Dann macht er keine Fehler. Now, when we read about righteousness in the Bible, wenn wir da lesen über Gerechtigkeit in der Bibel, it takes on two aspects. Dann finden wir da zwei Aspekte. There's the righteousness that is given to us. Da gibt es diese Gerechtigkeit, die uns gegeben wird. And there's the righteousness that we walk in. Und da ist die Gerechtigkeit, in der wir wandeln. One of them is a legal kind of righteousness. Das eine ist eine legale, eine rechtliche Form der Gerechtigkeit. And one is a very experiential kind of righteousness. Und das andere ist eine erfahrungsmäßige Gerechtigkeit. They cannot be separated. Und die beiden kann man nicht voneinander trennen. Though they take on two, they have two aspects. Obwohl es zwei Aspekte darstellt. One is the result of the other. Das eine ist die Folge des anderen. And I want you to see this real clear in the book of Romans. Und ich möchte, dass ihr das ganz klar erkennen könnt anhand des Römerbriefes. We'll start with Romans chapter 3 verse 20. Und wir beginnen mit Römer Kapitel 3 Vers 20. Therefore no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht werden kann. See, to be allowed in God's presence, you have to be as righteous as God. Um zugelassen zu werden in Gottes Gegenwart, musst du so gerecht sein wie Gott selbst. And no one is going to be declared righteous by God. Und niemand wird von Gott für gerecht erklärt, who is trying to be righteous on his own. Der nur irgendwie versucht, gerecht nur selbst zu werden. It's not going to happen. Das geschieht nicht. If we could find the most righteous person who ever lived. Wenn wir die gerechteste Person finden könnten, die je gelebt hat. Maybe it was Noah. Vielleicht war es Noah. Maybe it was Elijah. Vielleicht war es Elia. Maybe it was Moses. Vielleicht war es Mose. Maybe it was Mother Teresa. Vielleicht war es Mutter Teresa. The Bible says that the best. Die Bibel sagt, dass der Beste. Isaiah 64:6. Jesaja 64 Vers 6. In comparison with God's righteousness. Dass diese Person im Vergleich zur Gerechtigkeit Gottes is a filthy stench. Dass ihre Gerechtigkeit einfach wie ein dreckiger Gestank ist. See, we live in what's called relative righteousness. Wir leben in dem, was man als relative Gerechtigkeit bezeichnen könnte. It becomes self-righteousness. Dann wird es zur Selbstgerechtigkeit. I'm better than you. Ich bin besser als du. I mean, I give more. How much money do you give to the poor? Wie viel Geld gibst du den Armen? How many services have you been to? Zu wie vielen Gottesdiensten warst du denn? How involved are you in ministry? Also, wie bist du denn da eingebunden in den Diensten hier? How many Bible verses do you know? Wie viele Bibelverse weißt du? Well, I guess I'm more righteous than you. Also, ich denke dann schon, dass ich gerechter bin als du. That's called self-righteousness. Das ist Selbstgerechtigkeit. And that destroys the glory of God in the midst. Und das zerstört die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte. Always, always plenty of it in the churches. Und da gibt es immer, immer viel davon unter den Gemeinden, in den Gemeinden. Self-righteous people quench the glory of God. selbstgerechte Leute, sie löschen die Herrlichkeit Gottes irgendwie. They resist the Holy Spirit. Indem sie dem Heiligen Geist widerstehen. They grieve the Holy Spirit. Sie betrüben den Heiligen Geist. It says they quench the Holy Spirit. Sie dämpfen den Heiligen Geist. The only thing that will manifest the glory of God. Das einzige, was die Herrlichkeit Gottes sich manifestieren lässt. That can break chains. Das, was dann eben diese Ketten zerbricht. Change lives. Leben verändern kann. What's the other one? Open eyes. Augen öffnen kann. And reveal Christ. Und Christus offenbar werden lässt. Is God's very own righteousness. Ist Gottes eigene Gerechtigkeit. Now look at verse Romans 3:22. Schaut mal, Römer Kapitel 3, Vers 22. This righteousness from God. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott. Comes through faith in Jesus Christ to all who believe. Die da kommt. Durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Chapter 4, verse 3. Kapitel 4, Vers 3. What does the scripture say? Denn was sagt die Schrift? Abraham believed God. Abraham hat Gott geglaubt. And it was credited to him as righteousness. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Now there is no higher, greater message that we could preach tonight. Und da gibt es keine höhere oder großartigere Botschaft, die wir heute Abend predigen könnten. If this message doesn't move your spirit, no message on earth will. Und wenn diese Botschaft euren Geist nicht bewegt, dann gibt es keine Botschaft auf Erden, die euren Geist bewegen wird. That God Almighty, dass Gott der Allmächtige, is giving us His own righteousness. Uns seine eigene Gerechtigkeit einfach gibt. He is transferring it legally to my account. Er überträgt das uns einfach rechtlich auf unser Konto. So that when I stand before him, so dass wenn ich dann einmal vor ihm stehe, and every single one of us is going to stand before God. Und jeder einzelne von uns wird einmal vor Gott stehen. Do you know, like you see a pregnant lady? Sehe eine schwangere Frau. And like there's no going back. Und da gibt es keinen Zurück mehr. That baby's coming out. Das Baby, das kommt. One way or another. Auf die eine oder andere Weise. The day is coming. Aber der Tag, der kommt. There's no going back. Da gibt es keinen Zurück mehr. In the same way. In der gleichen Weise. There is no avoiding standing before God. Es ist unmöglich zu vermeiden, dass wir dann einmal nicht vor Gott stehen würden. Romans 14, 12, and giving an answer for your life. Und Römer 14, Vers 17 oder 12, dann diese Antwort zu geben für unser Leben. And to enter into his kingdom. Und um da einzutreten in sein Reich. His kingdom is righteousness. Sein Reich ist doch Gerechtigkeit. Joy and peace in the Holy Spirit. Freude und Frieden im Heiligen Geist. It's got to be his righteousness. Es muss seine Gerechtigkeit sein. And you can picture something like this. I'm standing before God. Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen. Da stehe ich vor Gott. And I'm trembling. I'm looking at him like Isaiah did in Isaiah 6. Und ich bin am Erschauern. Ich schaue auf ihn. And Isaiah said, "Woe unto me." Wie Jesaja in Kapitel 6. Wehe mir. I have seen the Lord. Ich habe den Herrn gesehen. Woe unto me. Wehe I'm mir. Unclean. Ich bin unrein. And then God wants to look at your life. Und Gott möchte sich dein Leben and anschauen. God says, I am holy. Und Gott sagt, ich bin heilig. I cannot allow one speck of sin or imperfection into my kingdom. Ich kann nicht das geringste Fitzelchen an Unvollkommenheit in mein Reich hineinlassen. Let me see your life. Jetzt lass uns mal dein Leben and einfach if überprüfen. I find one speck, wenn ich dann nur ein kleines bisschen finde, you are separated from me for eternity. Musst du getrennt werden von mir für alle Ewigkeit. And then I take my life and I start to hand it to God in terror. Dann nehme ich mein Leben und ich gebe es ihm im Schrecken und Ehrfurcht dahin. I'm done. I'm lost. Ich bin erledigt. Ich bin verloren. And suddenly out of nowhere, plötzlich aus dem Nichts. Jesus steps up, takes the book, closes it. Jesus tritt dazwischen, er nimmt das Buch, er schließt es. And he hands the Father his book. Und er gibt dem Vater sein Buch. And he says, Father, that's his life. Und er sagt, Vater, das ist sein Leben. That's his life. Das hier ist sein Leben. Because he's in union with me. Weil er mit mir eins ist. And the Father opens the book of Jesus. Und der Vater eröffnet das Buch Jesu. It's got my name on it. Und da steht mein Name drauf. And he stamps me as righteous. Und gibt mir diesen Bestätigungsstempel. Gerecht. You ever have a passport and you needed to stay in a country or something? Habt ihr jemals einen Pass gehabt und ihr musst ganz dringend da in diesem Land irgendwie bleiben? You go to the border and you know there's no stamp in there and you're like, can I get through this border? Und ihr kommt an die Grenze und ihr wisst, dass dieser Stempel fehlt. Und komme ich jetzt irgendwie durch diese Grenze durch? And then you get the stamp. Und dann bekommst du aber diesen Stempel. You get a visa. Das Visum. And there's such an amazing peace. Und plötzlich macht sich da dieser erstaunliche Frieden breit. When I got my unbefristete Visum, right? Als ich mein unbefristetes Visum bekam, in my passport, da war es in meinem Pass. I can work here, I can retire here, I can stay here the rest of my life. Ich kann hier arbeiten, ich kann hier in Pension gehen, ich kann hier bleiben für den Rest meines Lebens. That was enough to rejoice about. It's like, wow, this is awesome. Das war genug, einfach Riesenfreude darüber zu haben. Erstaunlich. No more stress at the borders. Kein Stress mehr an den Grenzen. I have peace. Ich habe Frieden. Well, in our eternal passport. Und in unserem ewigen Pass. There is a stamp. Da ist dieser Stempel. That says. Der sagt. Perfect. Vollkommen. Accepted. Angenommen. Forever in the family of God. Für immer und ewig in der Familie Gottes. Let's go a little further. Gehen wir weiter. Let's go to verse 4. Vers 4, Römer Kapitel 4. Now when a man works, his wages are not credited to him as a gift. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, but as an obligation. Sondern aus Pflicht. Some people reject the gift of righteousness. Einige Menschen, sie lehnen dieses Geschenk der Gerechtigkeit einfach ab, because they want to work for it. Weil sie eher dafür arbeiten wollen. They reject Christ. Sie lehnen Christus ab. And or they accept Christ on their own basis. Oder sie nehmen Christus an, ja, aber auf ihren eigenen Bedingungen. And everything they do that's good. Und alles, was sie da tun, was da irgendwie gut ist, comes under the category of self-righteous. Und das alles lässt sich aber nur unterordnen unter die Kategorie selbstgerecht. Their goodness is not a reflection. Ihre Güte ist nicht eine Widerspiegelung of what God has credited to them. Von dem, was er Gott ihnen einfach zugesprochen und zugerechnet hat. Their righteousness is a rejection of that. Ihre Gerechtigkeit ist eine Ablehnung dessen. And they want to establish their own. Und sie wollen ihre eigene Gerechtigkeit begründen. This is what the Bible says in Romans 9 about Israel. Darüber spricht die Bibel in Römer Kapitel 9 in Bezug auf Israel. They rejected the righteousness of God. Sie wiesen die Gerechtigkeit Gottes zurück. And tried to establish their own. Und versuchten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Let's go on. Gehen wir weiter. Verse 6. Vers. Is that where we are? 5. Verse 5? Oh yeah. However, to the man who does not work, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, but trusts God who justifies the wicked, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, his faith is credited as righteousness. Dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. You see how this word credited always comes back? Könnt ihr sehen, wie dieses Wort da, es wird ihm zugerechnet, look immer wieder auftaucht? Verse 6. Vers 6. David says the same thing when he speaks of the blessedness of the man to whom God credits righteousness. Wie auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet, die Gerechtigkeit, apart from works, ohne zu tun der Werke. The kind of works that want to establish their own. Diese Art von Werken, die ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten wollen. There's a blessedness to this. Und da gibt es einen Segen in den Werken der Gerechtigkeit Gottes. There's a blessedness to know that I am free. Da gibt es diesen Segen darin, dass ich einfach frei bin. I don't have to try to prove myself to God. Ich muss nicht versuchen, mich irgendwie Gott zu beweisen. I don't have to try to perform so God accepts me. Ich muss nicht versuchen, irgendwelche Leistungen zu vollbringen, dass Gott mich nur annimmt. Jesus accomplished everything on the cross. Jesus hat bereits alles am Kreuz vollbracht. So what God did is he reduced my requirement down to one thing. Was Gott getan hat, ist, dass er die Anforderung an mich reduziert hat auf eine einzige Sache. God looked at the human race and thought they're hopeless. Gott schaut sich die Menschen an und sagt, hoffnungslos. Ask them to be good, they can't. Frag ihn, was Gutes zu tun, sie können es nicht. Tell them not to lie and they can't. Versuch es ihnen beizubringen, nicht zu lügen, aber sie können es nicht. Tell them to be humble, they can't. Versuch ihn beizubringen, demütig zu sein. Aber sie können es nicht. Was können sie denn? Let's reduce our requirement down to the most simple act that can possibly be thought of. Lasst uns diese Anforderung reduzieren auf das Einfachste, woran man nur irgendwie denken kann. Here it is. Can you do one thing? Hier kommt es. Könnt ihr dieses eine tun? And if you do this one thing, und wenn ihr dieses eine tut, dieses eine, this one thing, eine Sache nur, I will stamp you with righteousness. Dann werde ich euch einfach bestätigen mit meiner Gerechtigkeit. I will say justified. Gerechtfertigt. Can you believe? Könnt ihr glauben? This is the work of God. Es ist das Werk Gottes. John 6:29. Johannes 6, Vers 29. Jesus, what is the work of God? Jesus, was ist das Werk Gottes? To believe. Zu glauben. That's it? Das ist es. Try it sometime. Versuch's mal. It's simple. Es scheint ganz einfach. But the human heart makes it so complicated. Aber das menschliche Herz, es macht sich so kompliziert. Believe on my son. Glaube an meinen Sohn. And I will give you the most indescribable, und ich werde dir geben, aber die unbeschreiblichste, incomprehensible, unfassbarste, unthinkable, undenkbarste, unimaginable gift, das unvorstellbarste Geschenk in all of eternity, aller Ewigkeit, my very own righteousness, meine eigene Gerechtigkeit. You know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? That I can, in eternity, I can walk right up to God the Father and be right in the Trinity. Das heißt, in der Ewigkeit, ich kann einfach zum Vater rübergehen und mitten in der Trinität and fellowship with them. Sein Gemeinschaft erleben in mit ihnen. In the most holy of holy places. In allerheiligsten, allerheiligen Orte. I have the righteousness that would allow me to do that. Ich habe ja diese Gerechtigkeit, die es mir zulässt, einfach dort zu sein. If God invited me. Wenn Gott mich einfach zu sich kommen lässt. I have his righteousness. Ich habe ja seine Gerechtigkeit. This is absolutely mind-blowing. Und das ist einfach über allen Verstand hinaus. It has to be received by faith. Es muss einfach im Glauben empfangen werden. This is the truth that blew Martin Luther's mind. Das war diese Wahrheit, die einfach über alles Verstehen Martin Luthers hinausging. Und das hat ihn getroffen. Look at verse 9. Vers 9. We have been saying that Abraham's faith was credited to him as righteousness. Wir sagen doch, Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Under what circumstances was it credited? Wie ist er ihm denn zugerechnet worden? Was it after he was circumcised or before? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? It was not after. Ohne Zweifel nicht als er beschnitten, but before. Sondern als er unbeschnitten war. What does that mean? Was bedeutet das? It means when God declared Abraham righteous. Es bedeutet, als Gott Abraham für gerecht erklärte. He was a Gentile. Der war noch ein Heide. He was not a Jew. Er war kein Jude. The nation of Israel did not exist. Die Nation Israel existierte zu der Zeit noch nicht. It was before. Es war ja noch da vorher. Which makes Abraham the father of everybody. Was Abraham zum Vater von allen macht. Abraham was one of us. Abraham war einer von uns. He was a Gentile. Er war ein Heide. And he was declared righteous. Und er wurde gerecht erklärt. So what does it mean? Look. Also was bedeutet das? Schaut Verse mal. 11. Vers 11. So then he is the father of all who believe. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben. The father of Austrians and Hungarians and Russians and Americans and Brazilians and everybody. Der Vater von Österreichern, von Amerikanern, von Brasilianern, von everybody who would believe. Von allen, die da glauben. But have not been circumcised in order that righteousness might be credited to them. Ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Verse 16. Vers 16. Therefore the promise comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen. Do you see those five power words there? Könnt ihr diese fünf mächtigen Begriffe da erkennen? Promise, Verheißung, faith, Glaube. The word it represents his righteousness. Es in dem Fall seine Gerechtigkeit. His righteousness is given by grace. Seine Gerechtigkeit wird gegeben aus Gnade. And it's guaranteed. Und sie ist garantiert. This is the source of our peace and our joy. Und das ist die Quelle unseres Friedens und unserer This Freude. Is the source of the glory that comes into our midst. Und das ist die Quelle der Herrlichkeit, die sich unter uns verbreitet. This is what makes us different from the world. Und das ist das, was uns einfach unterscheidet von der Welt. And if God could provide this for us, und wenn Gott das für uns einfach geben kann, if he would give us his very righteousness, wenn er uns seine eigene Gerechtigkeit einfach schenkt, in Romans 8:32. In Römer Kapitel 8 Vers 32. Will he not freely give us all things? Wird er uns dann nicht damit auch frei gebe ich alles geben? Will he not take care of us in economic recession? Wird er sich dann nicht um uns kümmern, wenn vielleicht auch eine ökonomische Rezession herrscht? Look at verse 18. Vers 18. Against all hope Abraham in hope believed. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nicht zu hoffen war. Verse 22. Vers 22. This is why darum ist es it was credited to him as righteousness. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Are we getting this? Kapieren can, wir das irgendwie? We grasp this? Können wir das irgendwie begreifen? God is in heaven. Gott ist im Himmel. He is perfectly righteous. Er ist vollkommen gerecht. He has created a human race. Er hat sich die Menschheit erschaffen. They have sinned, they have fallen. Sie haben gesündigt, sie sind they gefallen. Are separated from him. Getrennt von ihm. He wants them to be with him for eternity. Er möchte, dass sie bei ihm sind für die Ewigkeit. And the only way to do it is to give them his own righteousness. Und die einzige Möglichkeit, wie das geschehen kann, ist, indem er ihnen ihre seine eigene Gerechtigkeit so gibt. Plans that Jesus will go to the cross. So plant er es, dass Jesus ans Kreuz geht. And take all of our sin upon himself. So dass die ganze Sünde von uns auf ihn gelegt wird. The Bible says that he who knew no sin. Die Bibel sagt, er, der die Sünde nicht kannte, became sin. Wurde Sünde. That we auf das wir might be made the righteousness of God. In him. Zur Gerechtigkeit Gottes werden in ihm. Wow. Wow. There's nothing higher. Da gibt es nichts Höheres. This is it. Das ist es. This is our peace, this is our joy. Das ist unser Friede. Das ist unsere Freude. This is eternal life. Das ist ewiges Leben. Let's go a little further. Gehen wir weiter. Verse 23. Vers 23. The words it was credited to him were written not for him alone. Dass es ihm aber zugerechnet worden ist, ist ihm aber nicht allein um seinetwillen geschrieben. Watch this. Schaut mal. Verse 24. Vers 24. But also for us. Sondern auch um unseretwillen. To whom God will credit righteousness. Denen es zugerechnet werden soll. For us who believe, wenn wir glauben, in him who raised Jesus our Lord from the dead, an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. That's incredible. Das ist einfach unglaublich. It's for us also. Für uns auch. Thousands of years later. Tausende Jahre später. It's for us as well. Für uns. We are the children of Abraham. Wir sind die Kinder Abrahams. When we believe. Wenn wir glauben. Abraham was the father of faith. Abraham war der Vater des Glaubens. He believed. Er glaubte. And we believe. Und wir glauben. And right now, und jetzt in diesem Moment, you could not be any more righteous than you are. Kannst du nicht gerechter sein, als du es so bist. In the eyes of God. In den Augen Gottes. You are his child. Du bist sein Kind. Now, jetzt, my life, mein Leben, might not be reflecting that. Mag vielleicht noch nicht das voll widerspiegeln. And this is what God desires. Aber das ist das, was Gott sich wünscht. That our lives would reflect who we really are. Dass unser Leben einfach widerspiegeln, wer wir tatsächlich in Wahrheit sind. And the problem starts when we are reflecting him. Und das Problem beginnt da, wenn wir ihn da reflektieren. When someone says, "You're such a blessing." Man kommt zu uns und sagt, du bist so ein Segen. You're so full of joy. So voll Freude. You know, you really bless me. Du segnest mich. I do. I'm glad. Ich mach das. I am a blessing. Ich bin ein Segen. I like being a blessing. Ah, schön, ein Segen zu sein. I think I'll be a blessing again. Und ich werde wieder ein Segen sein. Hello. Hey. What happened to you? Was ist dir passiert? I'm a blessing. Ich bin ein Segen. You mean you were a blessing? Du meinst, du warst ein Segen. You just fulfill yourself. Du machst dich selbst zum Narren hier. You just fool yourself. Du machst dich zum Narren. What's this? Was ist It's das? You trying to produce something. Du versuchst gerade etwas selber this zu produzieren. This is not the glory. Das ist nicht die Herrlichkeit. The glory is that we're looking to God. Die Herrlichkeit besteht darin, dass wir auf Gott schauen. And if God could love us. Wenn Gott uns lieben kann. When I was 18 years old, I was driving a delivery van. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich so einen Lieferwagen gefahren. I was going from New Jersey to Delaware. Ich fuhr von New Jersey nach Delaware. I saw these two guys hitchhiking. Und ich sah da diese zwei, die da per Anhalter fahren wollten. I pulled over and they jumped in. Ich fuhr an die Seite, ich ließ sie rein. I said, "Where are you going?" Wo wollt ihr hin? They said, "We're going to Georgia." Wir fahren nach Georgia. I said, "I can take you to Delaware." Naja, ich kann euch bis Delaware mitnehmen. So we were traveling and finally I said, "You guys hungry?" So fahren wir da unseres Weges und frage ich sie, seid ihr hungrig? And they said, "Yeah, we're starving." Und sagen, ja, wir sind ganz ausgehungert. I pulled over to a restaurant. I bought them a huge breakfast. Fuhr da eben raus zu einem Restaurant und ich habe sie einfach ein großes Frühstück gekauft. I said, "Anything you want, it's on me." Also komm, nehmt euch was ihr wollt, ich bezahle dafür. And they said, "Why are you doing this?" Sie fragten mich, warum machst du das? And the answer was simple. Die Antwort war einfach. If you knew what God did for me, wenn ihr wüsstet, was Gott für mich getan hat, you wouldn't have to answer that question. You wouldn't have to ask that question. Dann hättet ihr gar nicht als Fragen brauchen. God has forgiven me everything. Gott hat mir God alles has vergeben. Given me everything. Er hat mir alles damit gegeben. And I just want to share a little bit of that with you. Und ich möchte nur ein klein wenig davon euch weitergeben. All the glory goes to him. Und alle Herrlichkeit gebührt ihm. Reflected. Sie wird einfach wiedergespiegelt. It's not produced from me, it's reflected. Nicht in mir selbst produziert, sondern sie ist einfach reflektiert. Okay, let's close up. Schließen wir ab. To Romans 5:1, one of the most powerful verses in the Bible. Römer 5, Vers 1, einer der mächtigsten Verse in der Bibel. Therefore, since we have been justified through faith. Da wir nun gerecht geworden sind durch Glauben. And that literally means. Und das bedeutet buchstäblich. Therefore. Daher, having God stamped us, da wir nun diesen Bestätigungsstempel erhalten stempel, haben, with the stempel of righteousness, mit dem Stempel der Gerechtigkeit, we are stamped, wir sind gestempelt, we are declared by God as righteous. Wir sind von Gott für gerecht erklärt worden. Since we've been declared by God as righteous, da wir nun gerecht geworden sind, we have peace with God. Through our Lord Jesus Christ. Durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. It's peace with God. Es ist Frieden mit Gott. And that's the foundation of the peace of God. Es ist Frieden mit Gott. Und das ist die Grundlage für Frieden von Gott. When we know that God is no longer angry at us, wenn wir wissen, dass Gott nicht mehr länger zornig auf uns ist, that he's our Father. Dass er unser Vater ist. Oh, he's gonna spank us, that's for sure. Der wird uns schlagen, das ist sicher. Spank, not schlagen, but spank. Also hinten einen drauf. Naja, das wird geschehen. To discipline us. Um uns zu disziplinieren. Because he loves us. Weil er uns liebt. Oh, he'll do that for sure. Das wird er sicher machen. But he will never release his wrath on us. Das eine macht er schon. Aber er wird nie seinen Zorn über uns einfach ausgießen. So tonight, let's pray. Also lass uns heute Abend beten. Maybe you're here tonight, you've never received this gift. Vielleicht bist du heute Abend hier und hast noch nie dieses Geschenk empfangen. This is an unspeakable gift. Es ist einfach eine unaussprechliche Gabe, ein großartiges Geschenk. God is offering himself to us. Gott bietet sich selbst uns an. He offered Jesus, er hat Jesus as a lamb slaughtered. Geopfert als Lamm, dahin geschlachtet. God is holding nothing back. Gott hält nichts zurück. He's giving his righteousness to us. Er gibt seine Gerechtigkeit uns as a gift. Als ein Geschenk. Pray with me. Betet mit mir. Say, God, forgive me. Sag einfach, Gott, vergib mir. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. And give me the gift of your righteousness. Und gib mir dieses Geschenk deiner Gerechtigkeit. I want to be with you forever. Ich möchte bei dir sein für immer. Help me to understand. Hilf mir zu verstehen. What Martin Luther understood. Das, was Martin Luther verstanden hat. It changed his life. Was sein Leben so verwandelt hat. Your righteousness. Deine Gerechtigkeit. Revealed in Christ. Geoffenbart in Christus. God, forgive me. Gott. Vergib mir. And cleanse me through Jesus. Und reinige mich durch Jesus. Fill me with your spirit. Füll mich mit deinem Geist. Fill me with your glory. Mit deiner Herrlichkeit. And for the church tonight. Und für die Gemeinde. Father, we repent of relative righteousness. Vater, wir bereuen und tun Buße einfach von dieser vergleichenden Gerechtigkeit, dieser relativen Gerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit. And we rejoice in your righteousness. Und wir freuen uns an deiner Gerechtigkeit. We rejoice in it. Thank you. Wir freuen uns daran. Thank you that we have it by faith. Danke, dass wir es einfach im Glauben haben. Because you said it. Weil du es gesagt hast. We believe it. Und wir es glauben. Let's take a moment before the Lord tonight. Nehmen uns einen Moment Zeit vor dem Herrn. And just think about God. Und denk drüber nach, über Gott. Think about eternity. Denkt über die Ewigkeit nach. Think about standing before him for the first time. Wie wir dann das erste Mal vor ihm stehen. And him smiling. Und er lächelt. And accepting us. Und er nimmt uns an. Into his presence. Er nimmt uns auf in seine Gegenwart. Because as he is. Denn so wie er ist. So are we. So sind wir.